deine Welt. Zerfällt in Scherbe, blickst hinauf zum Horizont, blickst hinauf zur Sternenfront. Doch du Vater, um ihn weilt schon seit Anbeginn der Zeit. Deutsches Vaterland.